Erster Judas arbeitet für Jesus Christus. Er ist der Bruder von Jakobus. Er schreibt an alle Gläubigen. Zweiter, ich wünsche euch viel Mitleid, Frieden und Liebe von Gott. Dritter, liebe Freunde, ich wollte über unsere Rettung schreiben. Aber ich muss euch jetzt warnen. Vierter, böse Menschen sind heimlich zu euch gekommen. Sie benutzen Gottes Güte für falsche Lust. Fünfter, ihr wisst das schon, der Herr rettete sein Volk aus Ägypten. Später tötete er die Ungläubigen. Sechster, auch einige Engel waren ungehorsam. Sie verließen ihren Platz. Gott hält sie in der Dunkelheit fest. Siebter, Sodom und Gomorra taten schlimme Dinge. Sie suchten falsche Lust. Jetzt leiden sie im Feuer. Achter, diese Träumer machen es genauso. Sie machen ihren Körper schmutzig. Sie achten keine Macht. Neunter, der Engel Michael stritt mit dem Teufel über Moses Körper. Er sagte, Gott straft dich. Zehnter, diese Leute schimpfen über unbekannte Dinge. Sie handeln wie wilde Tiere ohne Verstand. Elfter, das ist schlecht für sie. Sie sind wie Kain. Sie wollen Geld wie Bileam. Zwölfter, sie sind wie Flecken beim Essen. Sie sind wie Wolken ohne Regen. Sie haben keine Wurzeln. Dreizehnter, sie sind wie wilde Wellen im Meer. Sie zeigen ihre Schande. Es bleibt für sie dunkel. Vierzehnter, Henoch war der siebte nach Adam. Er sagte, der Herr kommt mit vielen tausend Engeln. Fünfzehnter, er wird alle Menschen richten. Er straft die bösen Menschen für ihre Taten und Worte. Sechzehnter, diese Leute beschweren sich immer. Sie folgen nur ihren Wünschen. Sie sagen stolze Worte. Siebzehnter, aber ihr, liebe Freunde, denkt an die Worte der Apostel von Jesus Christus. Achtzehnter, sie sagten, in der letzten Zeit kommen Spötter. Diese Leute folgen nur ihren bösen Wünschen. Neunzehnter, sie teilen die Gemeinde. Sie denken nur an die Welt. Sie haben Gottes Geist nicht. Zwanzigster, aber ihr sollt euren Glauben stärken. Betet mit der Hilfe des Heiligen Geistes. 21. Bleibt in der Liebe von Gott. Wartet auf die Güte von Jesus Christus für ewiges Leben. 22. Helft den Menschen, die zweifeln. Seid geduldig mit ihnen. 23. Rettet andere und zieht sie aus dem Feuer. Habt Mitleid, aber seid vorsichtig vor Sünde. 24. Gott kann euch vor dem Fallen schützen. Er macht euch rein und froh vor ihm. 25. Gott ist unser Retter durch Jesus Christus. Ihm gehört alle Macht für immer. Amen.